Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 93. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Diesmal beschließen wir einen längeren Abschnitt, in dem Friedell sich mit Naturwissenschaften und ihren Auswirkungen auf Gesellschaft, Kunst und Philosophie auseinandersetzt. Die Folgen 91 mit Werner Michler und 92 mit Alexandra Hemme und Markus Braun bilden daher gewissermaßen eine Einheit mit der heutigen, in der ein Bogen vom Darwinismus zur Literatur der französischen Romantik geschlagen wird. Der Kommentar stammt, wie versprochen, abermals von Markus Braun, gelesen habe ich der Einfachheit halber selbst. Da ich unbedingt enden wollte, bevor es mit Flaubert so richtig ans Französische geht, alle dieser wunderbaren Sprache mächtigen Menschen werden es mir zu danken wissen, ist die heutige Folge wieder etwas kürzer geraten. Die lang oder sonst wie laufende Hörerinnenschaft möge sich daher auf eine verkürzte Route einstellen oder mit streckenfüllenden Ersatzsendungen versorgen. Am besten aus meiner zweiten Sendereihe auf Orange 94.0, Radio Dispositiv, die seit etwa einem halben Jahr vorrangig dem weiten und überaus spannenden Themenfeld Kunst, Recht und Internet gewidmet ist. Zu beziehen an selber Stelle wie die Ausgaben dieser Reihe, das heißt über meine Website unter no-na.net. Bissl Eigenwerbung darf schließlich auch dann und wann sein. Die Milieutheorie. Eine literarische Macht wurde der Darwinismus durch Hippolyte Taine. Er debütierte mit geistvollen Abhandlungen über La Fontaine und Livius, die seine neue Methode bereits ziemlich deutlich ankündigten, und einem Buch über die französischen Philosophen des 19. Jahrhunderts, das mit facettenreicher Satire gegen den herrschenden spiritualistischen Eklektizismus und dessen Führer Victor Cousin kämpfte. 1836 erschien seine Histoire de la littérature anglaise in drei Bänden. Dazu ein Jahr später der Schlussband Les Contemporains, keine Literaturgeschichte im landläufigen Sinne, vielmehr eine Psychologie der englischen Rasse, exemplifiziert und prachtvoll kolorierten Porträts ihrer großen Dichter und Schriftsteller. 1864 wurde er zum Professor der Ästhetik an der École des Beaux-Arts ernannt. Der Extrakt seiner dort gehaltenen Vorträge ist seine Philosophie de l'Art, ein Programmwerk über Entstehung, Wesen und Wirtung der großen Kunstepochen, belegt und belebt durch hinreißende Rundgemälde der griechischen, italienischen und niederländischen Kultur. In seiner Pyrenäenreise und seinen Briefen über England gab er originelle und sprühende Charakteristiken des Volks und Landes. Er ist aber eigentlich in all seinen Werken in erster Linie ein genialer Reiseschilderer gewesen. 1875 erschien der erste Band seiner Origine de la France contemporaine, L'Ancien Régime, dem weitere Bände über die Revolution und Napoleon folgten. Er sagt darin im Vorwort: Um zu erfahren, was das moderne Frankreich ist, muss man wissen, wie es entstanden ist. Am Ende des vorigen Jahrhunderts machte es eine Metamorphose durch, gleich einem sich häutenden Insekt. Diese drei Stadien, altes Regime, Revolution, modernes Regime, werde ich als historischer Anatom genau zu schildern versuchen. Einen anderen Zweck verfolge ich nicht. Ich behandle meinen Gegenstand, wie der Naturforscher ein Insekt behandeln würde. Sein Vorbild, das er aber an Zauberkraft der historischen Wiederbelebung noch weit übertraf, war der ausgezeichnete Alexis de Tocqueville, der in seinem 1856 erschienenen Werk L'Ancien Régime et la Révolution mit bewundernswertem sozialpsychologischen Urteil und hellsichtiger Anschauungsfülle zum ersten Mal eine Ätiologie und Diagnostik der Französischen Revolution zu geben versuchte. »Ich habe«, sagt er, »nicht allein nach dem Übel forschen wollen, an dem der Kranke starb, sondern auch nach dem Mittel, das ihn vom Tode hätte erretten können. Ich machte es wie jene Ärzte, die im ausgelebten Organ die Gesetze des Lebens zu erspähen versuchen. Mein Zweck war es, ein Bild zu entwerfen, das treu wäre und zugleich lehrreich sein könnte.« Dies ist das Gemeinsame zwischen Tocqueville und Taine. Sie verfolgen beide didaktische Absichten, aber nicht mit den Hilfsmitteln der Rhetorik, sondern der Biologie und einer Art Seelenchemie. Wenn man, sagt Taine, bei der psychologischen Analyse sich bemüht, die Bestandteile jedes Gebietes zu erkennen, wird man entdecken, dass sich in den einzelnen Retorten Elemente zusammenfinden, die einander ähnlich sind. Die Naturforscher haben beobachtet, dass die verschiedenen Organe eines Tieres voneinander abhängen. In ähnlicher Weise können die Historiker feststellen, dass die verschiedenen Anlagen und Neigungen eines Individuums, einer Rasse, einer Epoche miteinander korrespondieren. Die Naturforscher zeigen, dass in einer bestimmten Gruppe des Tierreichs sich derselbe Organisationsplan bei allen Arten wiederfindet. Dass die Tatze des Hundes, der Fuß des Pferdes, die Flügel der Fledermaus, der Arm des Menschen, die Flosse des Walfisches dasselbe anatomische Glied ist, das durch gewisse Veränderungen den verschiedensten Aufgaben angepasst ist. Durch eine ähnliche Methode können die Historiker nachweisen, dass in derselben Schule, in demselben Jahrhundert, in demselben Volk Personen, die im Hinblick auf ihre Lage, ihre Abstammung, ihre Erziehung, ihren Charakter einander entgegengesetzt sind, alle einen gemeinsamen Typus aufzeigen, einen Kern von ursprünglichen Fähigkeiten und Anlagen, die auf die verschiedenfachste Weise verkürzt, verbunden, gesteigert, die Gesamtheit der Gruppe in ihrer Vielartigkeit verkörpern. Niemand macht dem Reiher seine langen, zerbrechlichen Beine, seinen mageren Leib, seine beschauliche, unbewegliche Haltung zum Vorwurf. Niemand tadelt am Fregattenvogel die riesigen Flügel, die verkümmerten Füße. Am Reiher ist die Magerkeit, am Fregattenvogel der Mangel an Ebenmaß eine Schönheit. Das eine wie das andere Merkmal offenbart eine Idee der Natur, und Aufgabe des Naturforschers ist es, sie zu verstehen, nicht zu verspotten. Er billigt ihre verschiedenen Formen, verwirft keine von ihnen und beschreibt sie alle. Zitat Ende. Aus vier algebraischen Größen, einer ethnografischen, einer soziologischen, einer historischen und einer biologischen, der Rasse, dem Milieu, dem Moment und der Faculté maîtresse, komponiert Taine seine kulturpsychologischen Gleichungen. Laster und Tugend sind Produkte wie Vitriol und Zucker, lautet der berühmte Satz aus der Vorrede zur Literatur anglaise, der in Frankreich so große Empörung hervorrief, obgleich höchst unberechtigt, da er nur das gallische Glaubensbekenntnis formuliert. In der Tat bezeichnet Taine einen der höchsten geistigen Triumphe der Rasse, deren Faculté maîtresse der Cartesianismus ist. Hier entsteht das ganze Versailles der Philosophie in seiner kalten Pracht noch einmal. Der Geist der sezierenden Analysis und der konstruierenden Architektur, dessen haarscharf gehandhabte Instrumente das Skalpell des Logikers und der Zirkel des Geometers sind. Und noch aus einem anderen Grund konnte die Milieutheorie nur in Frankreich geboren werden. Nur dort gibt es eine so übermächtige soziale Umwelt, die diese Lehre bis zu einem gewissen Grade rechtfertigt. Leopold Ziegler sagt in einem vortrefflichen Essay, die konventionelle Auffassung gewisser Tatsachen der Wirklichkeit durch die Franzosen tritt in ihrer Gegensätzlichkeit zu unserer deutschen Eigenheit scharf hervor. Diese angeborene Begabung für alle Wirklichkeit, wofern sie konventioneller Herkunft ist, scheint allmählich den Blick geschärft zu haben für das Phänomen der Vergesellschaftung im erweiterten Begriff, nämlich für alles, was Personen und Dinge aneinander bindet, was für sie Lebensgrund und Bedingung ihrer Gemeinschaftlichkeit ist. Zitat Ende. Im Grunde fließt auch dies wieder aus einem kartesianischen Rationalismus. Wir brauchen uns nur zu erinnern, wie sehr Descartes sowohl in seiner Philosophie als in seinem Privatleben Kirche, Staat, Gesellschaft stets als übergeordnete Mächte respektiert hat. In Frankreich hat immer der Glaube oder Aberglaube an die Gleichförmigkeit der Menschen, ihre Herkunft aus demselben Prägewerk, das Lebensgefühl bestimmt. Hierin waren sich Richelieu und Robespierre, Racine und Rousseau vollkommen einig. Dieser stillschweigende innere Konsensus einer ganzen menschlichen Spielart ist es aber andererseits auch gewesen, der sie zu solchen kulturellen Höchstleistungen befähigte. Der Franzose trägt sein Leben lang eine Uniform, aber eine sehr glänzende. Hatte der Darwinismus die Natur des Geistes entkleidet, so tat Taine den unvermeidlichen zweiten Schritt. Er machte den Geist zum Naturphänomen, die Moral zur Physik. Die Entstehung einer Nation, einer Kultur, einer Kunstschöpfung, eines Genies ist nichts als ein verwickeltes Problem des mechanischen oder geometrischen Kalküls. Kennt man die Werkstücke, so kann man den Apparat nachkonstruieren. Kennt man die Gleichung, so kann man die Figur aufzeichnen. Bei jedem anderen wäre dieses gespenstische Schema ein dürres, düsteres Schultafeltheorem geblieben. Aber unter Taines Händen füllte es sich mit Fleisch und Blut, Saft und Sonne, Farbe und Glanz. Er ist nicht nur der Philosoph des literarischen Impressionismus, sondern auch einer seiner vollendetsten schriftstellerischen Vertreter, indem sich in ihm der nur in Frankreich mögliche Fall ereignete, dass ein doktrinärer, pedantischer Gelehrter zugleich einer der anschauungsgewaltigsten Menschengestalter und Sprachzauberer war. Es zeigte sich an ihm wieder einmal, dass es in der Kunst niemals auf die Stichhaltigkeit ankommt, sondern immer nur auf die Kraft der Vision. Mit seinen vier rostigen Schlüsseln öffnete er dem staunenden Betrachter imaginäre Bilderwelten von einem feenhaften Glanz, der jeden Zweifel verstummen ließ. Es ist das allergrundlegendste Konzept, was wir halt haben, ist halt der, ist halt dieser Dualismus, den Descartes eingeführt hat. Und das ist halt eine Sache, die nicht mal Friedel hinterfragt, obwohl er da auch eine Ahnung hat, aber die er halt nicht hinterfragt. Und zwar die Unterteilung in den Geist und in die von uns unabhängige Außenwelt, die wir halt sehen. So. Und in dieser dualistischen Version oder in dieser dualistischen Ansicht kann halt die Außenwelt immer bezweifelt werden. Weil die Außenwelt immer nur durch die Vermittlung der Sinne zu uns kommt. Das heißt, wir könnten natürlich auch einfach Gehirne in einem Kasten sein, wir könnten bloß denken, dass wir irgendwas fühlen, während in Wirklichkeit irgendwelche Kabel da irgendwie reingesteckt sind oder so. Also ich meine, die letzte Version von dieser kartesianischen Vision, ne, das kommt auch in den Meditationen auch direkt vor, halt. Aber die letzte Version davon ist zum Beispiel diese Matrix-Film sehr anschaulich dargestellt worden. Halt, ne? Dass man halt einfach nicht wissen kann, ob die Außenwelt wahr ist. So, und das ist ja auch genau das, worüber Helmholtz redet, wenn er halt über den extrem subjektiven Idealismus redet, den man halt eben nicht widerlegen kann, das Leben als Traum sehen. Und die Alternative dazu wäre extremer, objektiver Materialismus. Ja, das ist halt die Sache, die halt im folgenden Abschnitt in der nächsten Sendung rankommt oder besprochen wird, wo halt die Welt komplett mechanisiert wird. Wo halt eben so eine Sachen sogar wie Kunst und Kultur bloß Probleme des mechanischen Kalküls sind, wie Tan halt sagt. Und das ist im Endeffekt, wo die zeitgenössische Naturwissenschaft zumindest auf der praktischen Seite im Moment ist. Ich meine, wir nehmen halt an, es gibt keinen Geist, dass alles bloß Materie ist, dass alles deterministisch ist. Und dass komplexe Phänomene durch dieses Emergenzkonzept erklärt werden können. Dass halt die Kenntnis der Bausteine eben nicht direkt zur Kenntnis des kompletten Systems führt. Sondern ist, dass man halt erst die Bausteine alle zusammenschmeißen muss und dann passieren halt Sachen, die man so nicht erwartet. Die man, wenn man aber einmal das ganze Ding sich angeguckt hat, dann halt diese komplexen Zusammenhänge eben rückwirkend immer noch mechanisch beschreiben kann. Und dass das Ziel von Wissenschaft halt ist, eben diesen Mechanismus zu beschreiben. Nee, dass dann halt die moderne Naturwissenschaft halt reine Mechanik ist. Ja, oder halt Biochemie, wenn man sich jetzt halt über intrazelluläre Sachen halt redet. Und dann so eine Sachen wie Geist oder Lebenskraft oder so, was halt im Text vorgekommen ist, halt absolut nicht nötig sind und einfach von vornherein komplett ausgeschlossen werden. Es ist halt einfach nur Mechanik. Ja, und das ist halt genau das Gegenteil. Es ist halt extremer objektiver Materialismus. Das ist halt genau das, wo Friedel halt sehr gegenredet und deswegen halt auch dieses Helmholtz-Beispiel bringt, weil Helmholtz ja nur Naturwissenschaftler ist, aber halt eben sieht, dass man nicht wirklich wissen kann, wie die Welt ist, weil es ja immer nur vermittelt ist. In diesem kartesianischen Weltbild, wo es halt das Innen und Außen gibt. Dieses Emergenzding ist halt im Endeffekt genau das, woran wir arbeiten. Wir haben halt diese Proteine, diese einzelnen Bausteine, schmeißen die zusammen und versuchen halt Bedingungen herzustellen, wo sich halt komplexere Systeme ergeben, um dann halt den Mechanismus darstellen zu können. Und das ist halt genau das, was wir machen im Endeffekt. Um halt die komplexen Zusammenhänge, die man, wenn man sich nur die Zelle anguckt, einfach von außen anguckt, halt eben nicht verstehen kann. Wir gehen natürlich davon aus, dass es natürlich nur mechanisch sein kann, weil alles andere nicht erlaubt ist in der Naturwissenschaft. Und durch dieses In-vitro-Rekonstituieren versucht man dann halt an den Mechanismus zu kommen. Das heißt, es sieht also so aus, als ob wir komplett festgefahren sind in diesem kartesianischen Weltbild. Wobei ja auch anerkanntermaßen halt Descartes die Moderne gegründet hat. Ja, das ist ja genau das halt. Also er hat ja genau das Konzept ausgelegt, auf das sich die gesamte Moderne bezieht und wo halt auch dieser ganze Entwicklungsgedanke halt seinen Grund her hat. Entweder das Leben ist ein Traum oder wir leben in einer vollkommen deterministischen Mechanik, was dann halt bedeutet natürlich, dass es inhaltsleer, sinnfrei und bedeutungslos ist, wenn es halt nur Mechanik ist. Also erstmal gibt es ja sowieso schon mal kein Ziel. Es gibt aber vor allen Dingen ja auch keinen Grund, überhaupt irgendwas zu machen oder nicht zu machen oder so. Weil ja alles, eben sinnlose Mechanik ist. Und das ist natürlich eine Situation, die sehr unangenehm ist quasi. Ne? Und das ist halt das, was halt als Nihilismus beschrieben wird halt quasi. Und Friedel favorisiert ja auf jeden Fall die eine Seite, dass das Leben ein Traum ist. Oder dass halt der Geist das Wichtige ist. Das sagt er wiederholt überall und dauernd. Zum Beispiel, wenn er über Adam Smith redet, in dem Kapitel, was halt, oder in dem Abschnitt, der halt Konzeption des Maschinenmenschen genannt wird, wo er sagt, dass in der menschlichen Kulturentwicklung das Primäre stets der Gedanke ist. Die entsprechenden Tatsachen folgen ganz von selber. Erst konzipierte der Engländer den Maschinenmenschen, und als dies geschehen war, blieb ihm gar nichts anderes mehr übrig, als die dazugehörige Maschine zu erfinden. Und das ist auch genau das, was passiert ist halt. Es gab ja auf jeden Fall erst Manufakturen, die halt einfach nur leere Räume sind, wo Leute halt zusammengekommen sind, um halt arbeitsteilig zu arbeiten nach der Konzeption von Adam Smith. Oder beziehungsweise ist das wahrscheinlich auch, oder auf jeden Fall ist es halt auch vorher passiert. Smith hat das halt gesehen und dann halt die Konzeption halt erst gebracht halt. Was auf jeden Fall nicht gelaufen ist, ist, dass halt irgendwelche Leute sich halt Dampfmaschinen entwickelt haben und dann gedacht haben, jetzt brauchen wir Leute, die halt bedienen oder so. Das macht auf jeden Fall Sinn halt. Heißt aber, dass Friedel halt diesen Dualismus, diese unabhängige Außenwelt- und Geistgeschichte auf jeden Fall vollkommen kauft und überhaupt nicht hinterfragt. Wobei aber auch wieder in seinem Geniebegriff halt da auch wieder was drin ist, wo Friedel halt quasi schon weiter ist, als es sich selber bewusst ist, denke ich. weil er auf jeden Fall am Anfang, also den Geniebegriff auslegt, halt sagt, dass Menschen halt die Wünsche und Werke aller Zeitgenossen zusammenfassen und dann nähme man sie fort, so bliebe nichts zurück, er würde sich in Luft auflösen. Also er sagt ja wirklich in Luft auflösen. Das heißt, es gibt keinen Kern oder so, also kein Ich, was jetzt halt dieser Geist wäre oder Seele wäre oder sowas, der halt komplett unabhängig von der Außenwelt ist oder ohne die Außenwelt existieren könnte. Das ist ja das, was in dem kartesianischen Dualismus ja auf jeden Fall drin ist. Die Seele ist ja unabhängig und kann ja auch alleine einfach sein und hat ja auch, dass er dann was kann nachher, man hat ja vor allen Dingen auch eine Struktur. Die Welt, die Außenwelt, die unabhängige Außenwelt nur so sehen kann, wie von der Struktur vorgegeben und dann entfaltet, also entwickelt sich ja halt in dieser Kant-Geschichte das ganze Konzept halt. Also was Menschen sind, was man erkennen kann und was man nicht erkennen kann, was wahr ist und was nicht wahr ist oder inwieweit Sachen wahr sein können. Und aber auch, wie wir leben sollen, was wir machen sollen, dieser kategorische Imperativ oder so. Es kommt ja alles aus diesem Konzept, was halt am Anfang so ausgelegt worden ist, dass es halt einen Geist gibt, also was nicht Materielles gibt, was eine innere Struktur hat, die ja kausal sein muss, um halt Sachen außerhalb auszulösen. Und das ist ja quasi Friedels Kritik an Kant. Ansonsten finde ich Kant ja ganz hervorragend, aber es kommt ja am Ende kommt er an die Stelle, wo er halt sagt, dass da halt bei Kant ein ziemlich großes Problem besteht, weil er quasi, weil sich die Kausalität, die ja nur in der Außenwelt stattfinden kann, ja quasi dann doch über die Grenze hinwegschiebt und quasi das Innere, also der Geist halt, auch irgendwie mechanisch, also jetzt nicht atommechanisch, aber irgendeine Mechanik haben muss, die auch kausal sein muss, damit halt es nach außen drüber getragen werden kann. Das heißt, es gäbe vielleicht einen Ausweg aus dieser ganzen Nihilismus- und Bedeutungslosigkeitsgeschichte, indem man halt einfach die Epistemologie von Descartes, also die Lehre von dem, was wir erkennen können, hinterfragt oder beziehungsweise geradeaus ablehnt. Und was uns so festsetzt quasi ist dieser Dualismus, die Unterscheidung zwischen Innen und Außen, zwischen dem Geist, diesem immateriellen Ich und der unabhängigen Außenwelt, die deterministischen Gesetzen folgt. Es gibt auf jeden Fall zurzeit Philosophen, die sich mit solchen Sachen beschäftigen und die diesen Dualismus halt einfach nicht benutzen und versuchen loszuwerden, was natürlich ziemlich schwierig ist, weil zu behaupten, dass es kein Draußen gibt, was wir anpacken oder so, kommt einem ja erstmal sehr, sehr komisch vor, weil es halt die allergrundlegendste Sache ist, die wir als gegeben und selbstverständlich richtig anerkennen. Und um vielleicht eine Idee zu geben, wohin es denn gehen könnte, wäre es halt genau diese Zirkularität, also das Konzept der Zirkularität, das man vielleicht benutzen kann. Dass es halt, dass halt Menschen in der Welt leben, die von ihnen selber produziert worden ist, während sie selber auch von dieser Welt produziert werden. Und dass es halt kein objektives Äußeres gibt und dass halt das, was uns erscheint, uns nur so erscheint, wie es ist, aufgrund der Prämissen, die wir aber selber hervorgebracht haben. Das ist natürlich jetzt auch eine Geschichte, die halt jetzt komplett in der Luft hängt und die jetzt erstmal sehr wenig überzeugend ist. Was aber halt sein könnte, ist, dass sich halt Theorien, die sich auf diese Zirkularität gründen, vielleicht auf Dauer sich halt eben doch durchsetzen, genau weil in ihnen eine leitende Idee des Zeitalters leben. Und das ist in unserem Fall halt nicht der Entwicklungsgedanke, wie es bei der Moderne war, sondern halt Zirkularität. Dass es halt eben keinen festen Boden gibt. Und dass das aber vollkommen okay ist. Soweit Markus Braun. Darüber hinaus ersuchte er mich noch per E-Mail auf Hubert L. Dreyfus' Buch All Things Shining – Reading the Western Classics to Find Meaning in a Secular Age und seine Vorlesungen hinzuweisen. Die entsprechenden Links finden sich selbstverständlich auf dem Website von Orange94.0 unter o94.at sowie auf der Seite der Sendereihe unter no-na.net. Wie Markus Braun in seinem E-Mail schreibt, handelt es sich um, Zitat, so etwas wie eine Kulturgeschichte des Abendlandes, vor Sokratiker bis heute. Dreyfus redet, ohne ihn in der Vorlesung oder im Buch zu erwähnen, über Heidegger, beziehungsweise liest er die Kulturgeschichte von einem Standpunkt aus, der sehr von Heidegger beeinflusst ist. Die meisten seiner anderen Vorlesungen beschäftigen sich direkt mit Heidegger oder mit Leuten, die auf Heidegger aufbauen, wie zum Beispiel Maurice Merleau-Ponty. Falls mein Beitrag irgendwie in irgendjemandem irgendetwas anstößt, wären Dreyfus-Vorlesungen ideal geeignet, um einen Einstieg in ein Denken zu finden, das schlussendlich, hoffe ich jedenfalls, hofft Dreyfus auch, denke ich, den Ausstieg aus dem kartesianischen Weltbild, das heißt dem Dualismus aus toter, sinnfreier Materie und dem jeweilig autonom sinngebenden Geist des Individuums ermöglicht und den Sprung aus dem derzeitigen kartesianischen Nihilismus in eine dreideggerianische Welt ermöglicht, in der es zwar keinen festen Boden gibt und in der alles Verstehen notwendig immer zirkulär ist, in der aber die nihilistische Sinnfrage sich als solche nicht stellen kann. So wie sich für uns die Frage nicht stellen kann, welches Alter unser wiederauferstandener Körper im Paradies haben wird und ob er, unser Körper, Sexualorgane haben wird. Anmerkung: Die Antworten des nicht-kartesianisch-heiligen Augustinus lauten: Im Paradies werden wir auf ewig wonnigliche 30 Lenze zählen und ja, wir werden dort mit Geschlechtsorganen versehen sein, wenn auch nur aus ästhetischen Gründen. Weiters meint Markus Braun, die stumpfsinnigste aller Permutationen des kartesianischen Weltbildes ist natürlich der moderne Materialismus, wie er zum Beispiel in den Naturwissenschaften, im Kapitalismus und im Marxismus ausgelebt wird. Die Lösung ist aber nicht, wie Friedel glaubt, eine Betonung der anderen Seite, des Geistes, sondern ein kompletter Ausstieg aus dem kartesianischen Weltbild, der Sprung ins Bodenlose. Friedel steckt tief im kartesianischen Dualismus, unter starker Betonung des Geistes und Herabsetzung der Materie. Er hat aber eine Ahnung, dass da etwas Neues heranzieht. Und er hat aufs Schönste beschrieben, wie das Alte, die Neuzeit, entsteht, wirkt und zu ihrem Ende kommt. Schluss des E-Mails wie der Sendung. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gesprochen hat Markus Braun, gelesen der Gestalter der Sendereihe. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 27. November 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.